Tannenbaum, o Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Du grüßt nicht nur zur Sommerzeit, nein, auch im Winter, wenn es schneit. O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Tannenbaum.